Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5. Dresden, den 21. Oktober 93. Jeden Posttag habe ich mit Sehnsucht einen Brief von dir entgegengesehen und immer mein Schreiben aufgeschoben, weil ich dir gern zugleich antworten wollte. Mache, dass du wieder aus Schwaben kommst. Es war doch hübscher, als wir nur etliche 20 Meilen voneinander entfernt waren. Heute endlich erhielt ich deinen Brief vom 4. Die Nachrichten von deiner Frau und dem Kleinen haben uns sehr erfreut, aber dass dich dein Übel noch nicht verlassen will, ist traurig. Indessen darfst du deswegen den Mut nicht verlieren, wenn deine körperlichen Kräfte mit deinen Entwürfen noch nicht im Verhältnisse stehen. Eben diese Entwürfe sind mir ein Beweis von besserer Gesundheit und dass du dich vielleicht kränker fühlst, als du bist. Die Instruktorstelle bei dem Prinzen von Weimar solltest du dir doch nicht entgehen lassen. Deine Kränklichkeit hindert dich nicht, ihm von Zeit zu Zeit sehr nützlichen Unterricht zu geben. Es kommt hier nicht auf pedantische Pünktlichkeit wie bei akademischen Vorlesungen an. Zur beständigen Aufsicht und dem eigentlichen Erziehungsgeschäft wird ja schon jemand anders da sein. Dies wird bei dem nunmehrigen Alter des Prinzen vermutlich einem Adeligen oder Offiziere übertragen werden. Deine körperlichen Umstände sind bekannt. Will man dir die Stelle geben, so übernimmst du nicht mehr Verbindlichkeiten, als du erfüllen kannst. Ich habe ein paar Wochen Ferien gehabt und dies hat beiliegendes Produkt zur Welt gebracht. Vielleicht kannst du's für die Thalia brauchen. Ich bin einmal deinem Rate gefolgt und habe am Vortrage nicht gefeilt, sondern den Stoff in seiner rohen Gestalt gegeben. Auf deinen Aufsatz über das Naive bin ich sehr begierig. Wie steht's mit der Theorie des Schönen? Du erinnerst dich vielleicht, dass ich besonders ein Merkmal der Freiheit in der Erscheinung von dir angegeben haben wollte. Ich habe weiter darüber nachgedacht und glaube, dies Merkmal in der Art zu finden, wie die Einheit des Mannigfaltigen erscheint. Im Vollkommenen nämlich, so gut als in dem Schönen, ist eine objektive Einheit des Mannigfaltigen nicht wie im Aggregate, das zusammen vorgestellt wird, eine subjektive Einheit. Diese objektive Einheit bringt die Erscheinung einer Welt im Kleinen hervor. Besteht dieser Mikrokosmos aus einer toten Masse und einer Weltseele, wird der leblose Stoff despotisch von einer einzigen Idee beherrscht, so kann das Objekt vollkommen sein, aber nicht schön. Besteht das Ganze aus lebendigen Bestandteilen, in denen das freie Spiel der einzelnen Kräfte zu einer Idee zusammenstimmt, wie der Wille der Bürger eines republikanischen Staats, so ist das Objekt schön. Die Empfindung des Schönen entsteht aus einer dunklen Vorstellung von Entstehung der Form, wie der Streit der Elemente in Harmonie sich auflöst. Zwang der Form gegen den Stoff gibt Härte. Nur die milde Herrschaft der Form, die sich in Wellenlinien, verschmolzenen Übergängen der Töne, sanften Bewegungen, fessellosem Gange der Fantasie äußert, erzeugt Schönheit. Dieser Weg führt auch zu deinen Resultaten, aber man entgeht dabei vielleicht den Kantschen Dornen in der Kritik der praktischen Vernunft. Auch verschwinden dabei die Zweifel, die mir noch gegen deine Begriffe von Natur und Heautonomie übrig bleiben. Wir fragen bei der Schönheit nicht, was, sondern wie es hervorgebracht wird, nicht nach der Form selbst, sondern nach der Entstehung der Form. Und daher liegt bei der Empfindung des Schönen kein Begriff, sondern eine dunkle Anschauung dessen zum Grunde, was in der Werkstatt der bildenden Natur oder Kunst vorgeht, um ein schönes Objekt hervorzubringen. Diese Anschauung geschieht durch die Fantasie, welche jedes Element des vorgestellten Objekts belebt. In jedem Kunstwerke ist eine Reihe koexistierender oder sukzessiver Vorstellungen, die durch irgendein Medium versinnlicht werden. Diese Vorstellungen, diese Bilder der Fantasie denkt man sich im Momente des Kunstgenusses als lebendige Wesen nach Art der platonischen Ideen. Sie sind die Elemente der Kunstschöpfung, keine tote Masse, sondern geistige Kräfte, die einander zu verdrängen oder zu beherrschen suchen. Je mehr Lebenskraft in diesen Elementen, desto größer das Verdienst des Künstlers, der diesen Kampf in Harmonie zu verwandeln weiß. Bei der Versinnlichung der Idee durch ein totes Medium scheint mir nicht von Schönheit, sondern von Wahrheit, Zweckmäßigkeit, Übereinstimmung der Erscheinung mit dem Ideale die Rede zu sein. Der Künstler muss sein Medium unumschränkt beherrschen. Aber wenn dieses Medium aus lebendigen Wesen besteht, deren Freiheit geschont werden muss, wie in der Staatskunst, so ist diese Schonung selbst mit dem Streben verbunden. Das Erfordernis der Schönheit in der Darstellung des Ideals. Über den ästhetischen Umgang, das kunstmäßige Ideal des Umganges, wenn ich dich recht verstehe, wird sich unstreitig viel Neues und Interessantes sagen lassen. Amdors Charis kenne ich noch nicht, ich werde es zu bekommen suchen. Es ist schade, dass du nicht mehr Berührungspunkte bei deinen Landsleuten findest. Indessen kommst du vielleicht desto eher wieder. Ich denke immer, dass Weimar und Jena auf die Länge dir besser behagen müssen. K.